Ihr hört FSK 93,0, jetzt mit der Sendung allein schon Antisemitismus. Wir senden einen Mitschnitt der Veranstaltung in der Teestube vom 14. Dezember mit Olaf Kistenmacher, die vom studentischen Milieu veranstaltet wurde. Heute im Studio sind Jeremia, Rinus und Caro. Und die Musik kommt heute von La Boom, von dem Album Atarioana. Ja, hallo auch von mir. Allein schon entstand in den Auseinandersetzungen um den Umgang mit der Fußball-WM der Männer 2010, vor allen Dingen Umgang mit deutschem Nationalismus auf dem Campus und in der Teestube. Unser Anliegen ist es, mit Einführung Veranstaltungen zu grundlegenden Begriffen der Kritik, Diskussionen in der Teestube als politischem Raum anzustoßen und diese mit Inhalten zu füllen. Die bisherigen Veranstaltungen waren immer gut besucht von einem bunt gemischten Publikum, was uns sehr freut. Bisher gab es in dieser Reihe Veranstaltungen mit den Titeln Allein schon Deutschland und Allein schon Burschis. Heute senden wir den Mitschnitt der Veranstaltung vom 14.12. Allein schon Antisemitismus mit Olaf Kistenmacher. Es ging uns als VeranstalterInnen dabei darum, uns dem Antisemitismus besonders in seiner aktuellen Form zuzuwenden und eine Einführung in seine Kritik am Beispiel des linken Antisemitismus zu geben. Der Referent Olaf Kistenmacher promoviert in Bremen zum Thema Arbeit und jüdisches Kapital. Antisemitische Aussagen in der Tageszeitung der KPD, die Rote Fahne, zur Zeit der Weimarer Republik 1918 bis 1933. Er schreibt gelegentlich für die Konkret und Phase 2. Den Vortrag selbst verfolgten rund 90 Menschen. Das Feedback war ein sehr positives. Denn sowohl die ruhige Art des Vortragens als auch das von ihm vermittelte Wissen wurden gelobt und endeten in zahlreichen Diskussionen, die noch bis zur semesterbeendenden Weihnachtsfeier der Teestube geführt wurden. Wir als veranstaltende Gruppe verstehen unsere Einführungen als eine Art des Neugierigmachens, des Anregens, des Eröffnens von Themenfeldern. Wenn ihr Interesse an weiterer Lektüre habt, so empfehlen wir euch den Besuch unseres Blogs. Dort haben wir eine Literaturliste des Referenten für euch hinterlegt. Zu Beginn zeigte Olaf eine Reportage über den jüdischen Ladenbesitzer Dieter T., der in Berlin erst ein Café betrieb und nachdem er auf koschere Lebensmittel umsammelte, sowohl mit Neonazis als auch nach seiner Aussage migrantischen Jugendlichen bedroht wurde. Dabei stach vor allem der Umgang der NachbarInnen bzw. vielmehr der Nichtumgang gegenüber den antisemitischen Bedrohungen hervor. Aussagen wie »Warum hängt der denn die Judenflagge heraus?« oder »Das Erkennen der Situation als gefährlich«, aber dennoch passiv bleiben, erschrecken. Dieter T. wanderte am Ende der Reportage nach Israel aus. Damit beginnt der Vortrag. Also dann wünsche mir alle viel Glück. Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, ruft dem Verteidigungsministerium an und sagt, dass Hitler lebt und in meinem Haus wohnt. jetzt kann das Licht wieder an. Ja, schönen guten Abend. Es freut mich, dass so viele Leute da sind. Ich werde nicht viel mehr zu dem Film sagen. Ich glaube, der Film erklärt sich selbst. Ich werde auch gar nicht mehr auf die Menschen, die hier am meisten gezeigt wurden, eingehen, sondern ich werde mich vor allen Dingen mit Antisemitismus in der Linken beschäftigen. Es wird aber dabei werden einige Hinweise auf die Menschen, die sich nicht zur radikalen Linken zählen würden, kommen. Die heutige Veranstaltung wurde unter zwei verschiedenen Titeln angekündigt. Auf den Plakaten steht Einführung in die Kritik des modernen Antisemitismus und in der Internetankündigung heißt es zur Kritik des sekundären Antisemitismus. Und das Thema moderner Antisemitismus, also Judenfeindschaft seit dem 19. Jahrhundert bis heute, könnte eine eigene Veranstaltungsreihe füllen. Ich werde mich also im Folgenden auf die aktuellere Form des sekundären Antisemitismus konzentrieren, die nach 1945 entstanden ist. Sich mit dieser Variante der Judenfeindschaft zu beschäftigen, heißt auch weniger auf alte und neue Nazis einzugehen, sondern sich vielmehr mit der Judenfeindschaft zu beschäftigen, die in der sogenannten Mitte der Gesellschaft oder in der politischen Linken entstanden ist. Das heißt in Milieus, die sich gerade vom Nationalsozialismus distanzieren und die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkrieges verurteilen und ablehnen. Und ein weiterer Punkt, warum ich mich auf die Linke konzentriere, ist, dass ich habe ja selber mal in Hamburg studiert, ich war auch häufiger mal in der Teestube, dass ich dachte, die Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Linken ist nun gerade in der Teestube am ehesten angebracht. Noch eine formale Vorbemerkung. Über Antisemitismus könnte man auf ganz verschiedenen Ebenen sprechen. Und Antisemitismus lässt sich auch auf ganz verschiedenen Ebenen untersuchen. Und ich finde es wichtig, dass man sich klar macht, über was man gerade spricht. Also man könnte beispielsweise Antisemitismus als bewusste Einstellung einzelner Personen untersuchen. Man kann es als psychisches und vielleicht sogar unbewusstes Phänomen untersuchen. Man kann es untersuchen als eine explizite Ideologie politischer Parteien, wie etwa der NSDAP oder auch anderer antisemitischer Parteien. Oder man kann es als kulturelles Phänomen analysieren, das keinen festen Ort hat, sondern eher in der ganzen Gesellschaft umherschwirrt und das vielleicht nicht eine komplette Weltanschauung darstellt, sondern eher eine Mischung aus Stereotypen und Codes ist, die natürlich bestimmte Denkweisen nahelegen. Und es gibt noch viel mehr Phänomene oder viel mehr Ebenen, auf denen man das untersuchen kann. Was mir für das Folgende wichtig ist, und ich werde mich eher mit dieser Schnittstelle zwischen Stereotypen und Codes in Hinblick auf Weltanschauungen beschäftigen, aber was vor allen Dingen sehr wichtig ist für die folgenden Ausführungen, ist zwischen zwei Fragen zu unterscheiden, die besonders in heutigen Debatten, aber auch wahrscheinlich schon sehr lange, oft durcheinander gehen. Die eine Frage ist nämlich, ob eine Aussage oder eine Handlung oder auch eine bestimmte Unterlassung von Handlung judenfeindlich ist. Und die andere Frage ist, ob die Person, die die Aussage macht oder auf irgendeine Weise handelt, also die sozusagen dahinter steht, eine Antisemitin oder ein Antisemit ist. Ich finde es deswegen wichtig, zwischen diesen beiden Fragen zu unterscheiden, weil die zweite Frage eine sehr komplexe Frage ist und unglaublich aufwendig wäre, das zu beantworten. Und ein großes Problem, was man dabei hat, besteht dann darin, dass man jedenfalls bei den Formen, über die ich in den nächsten, ich hoffe, ich schaffe es in der Stunde, also ungefähr in den nächsten 60 Minuten sprechen werde, kann man davon ausgehen, dass sich die meisten der genannten Akteurinnen und Akteure nicht als Antisemitin oder als Antisemit verstanden haben. Also das ist schon mal das erste Problem. Man müsste denen also nachweisen, dass sie das sind, obwohl sie es selber nicht einsehen. Ich glaube aber, dass für eine politische Diskussion die erste Frage viel wichtiger ist. Nämlich, ist eine Äußerung, ist eine Handlung antisemitisch? Woran erkennt man das? Welcher Logik folgt das? Wie funktioniert das? Und welche Vorstellungen und Vorstellungsweisen machen sie aus oder wie legitimiert sich das, wie begründet sich das? Und ich habe schon gesagt, worauf ich hinaus will, also bei den Nazis weiß man, Antisemitismus ist eine umfassende Weltanschauung, das heißt, alle irgendwie gesellschaftlich relevanten Phänomene werden auf die Juden zurückgeführt. Aber in der Mitte der Gesellschaft oder in der politischen Linken kann man sich da nicht so sicher sein, ob es eine komplette Weltanschauung sind oder ob es eher Versatzstücke, einzelne Stereotype sind, die natürlich ein gefährliches Potenzial bergen. Und wie gefährlich das ist, wird in der nächsten Stunde, glaube ich, sehr deutlich. Um eins der wesentlichen Stereotype zu nennen, die auch eine große Rolle spielen für meine folgenden Ausführungen, ist es die Vorstellung, dass Juden den Kapitalismus besser zu nutzen wissen als andere Menschen oder dass sie mit dem Kapitalismus, dem globalen Kapital und entsprechend auch dem Imperialismus auf eine ganz innige Weise verbunden sind. Kurz zu meiner Sprechweise, im Folgenden könnt ihr euch merken, wenn ich die männliche Form, die Juden, benutze, dann spreche ich nicht von realen Personen, sondern dann spreche ich von den Vorstellungen, die von Menschen im Umlauf sind. Okay, genug der Vorrede, ich komme zum eigentlichen Thema. Ich fange an mit den staatlichen Verfolgungen von Zionisten in der Sowjetunion, der CSR und der DDR unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Am Abend des 2. Dezember 1952 wurde Paul Merker in der DDR auf offener Straße verhaftet. Schon zuvor war er zunächst aus dem Politbüro der SED und schließlich aus der Partei ausgeschlossen worden, weil er angeblich zu, Zitat, amerikanischen Agenten Verbindungen habe und dem Klassenfeind in umfangreicher Weise Hilfe leisten würde. In einem Geheimprozess wurde Merker 1955 zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt, aber ein Jahr später ohne weitere Erklärung freigesprochen. Kurz nach Merkers Verhaftung, am 21. Januar 1953, hatte die Tageszeitung Neues Deutschland den Ausschluss mehrerer, Zitat, zionistischer Agenten aus der VVN, also der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, gemeldet. Es handelte sich dabei unter anderem um Julius Meyer und Leo Löwenkopf aus dem Vorstand der jüdischen Gemeinde Dresden und um andere Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinde der DDR. Nach Schätzungen sollen etwa über 400 Juden die Flucht ergriffen haben in diesen Jahren. Verschiedentlich wurden Juden aus der Partei ausgeschlossen, verhört, verhaftet. Einige Büros jüdischer Gemeinden wurden durchsucht. Der Hauptangeklagte Paul Merker stammte anders als die meisten anderen Verfolgten nicht aus seiner jüdischen Familie. Aber er hatte während des Zweiten Weltkriegs im mexikanischen Exil eine andere Position zur Shoah und zum Antisemitismus entwickelt als die stalinistische Mehrheit der Kommunistinnen und Kommunisten in der Sowjetunion und in anderen Exilländern. Dies reichte, um ihn nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR des Zionismus zu bezichtigen. Die Verfolgungen in der DDR waren nicht die ersten dieser Art. In der Sowjetunion hatte Stalin 1948 den Vorsitzenden des jüdischen antifaschistischen Komitees, Solomon Mikhaels, ermorden lassen. Das jüdische antifaschistische Komitee wurde im gleichen Jahr aufgelöst. Die meisten seiner Mitglieder verschwanden in den Gefängnissen und Folterkellern der Staatssicherheit. 1952 begann außerdem in der CSR ein Schauprozess gegen den ehemaligen Generalsekretär der tschechischen Kommunistischen Partei, Rudolf Slansky, und 13 weitere Hauptangeklagte. Der Vorwurf, sie hätten die sozialistische Aufbauarbeit sabotiert und würden für den US-Imperialismus arbeiten. In diesem Zusammenhang kam es zu einer breiten Verfolgungswelle, die sich außer gegen Zionisten und gegen sogenannte Trotzkisten und Feinde des Sozialismus richtete und in deren Verlauf insgesamt 178 Todesurteile vollstreckt wurden und über 50.000 Menschen entweder im Gefängnis oder ohne Gerichtsurteil in Arbeitslager gesperrt wurden. 11 der 14 Hauptangeklagten in diesem Schauprozess kamen aus jüdischen Familien. Arthur London, der in diesem Schauprozess nicht zum Tode, sondern zu lebenslanger Haft verurteilt, aber nach einigen Jahren rehabilitiert wurde, hat 1968 in seiner Erinnerung »Ich gestehe« der Prozess um Rudolf Slansky geschildert, wie er durch Folter, aber auch durch die Vorlage erpresster Geständnisse anderer Angeklagter schließlich dazu kam, selbst ein Geständnis abzulegen. Es ist ein erschütternder Bericht. Über die antisemitische Dimension der Verfolgung schreibt London: Sobald ein neuer Name auftaucht, wollen die Referenten, das war der Name für die Verhörfolterer, wollten die Referenten unbedingt erfahren, ob es sich da nicht um einen Juden handelt. Die Geschickteren unter ihnen fragten, wie hieß er vorher? Hat er nicht im Jahr 1945 seinen Namen geändert? Der Referent setzt aber dann jedes Mal anstelle der Bezeichnung Jude das Wort Zionist ein. Wir gehören dem Sicherheitsapparat einer Volksdemokratie an. Das Wort Jude ist eine Beschimpfung. Deshalb schreiben wir Zionist. Ich mache ihn darauf aufmerksam, dass Zionist eine politische Bezeichnung ist. Er erwidert, das sei nicht wahr und übrigens seien dies die Weisungen, die er erhalten habe. In den öffentlichen Schauprozessen spielte die jüdische Identität vor allem insofern eine Rolle, als bei der Vorstellung der Angeklagten jeweils angegeben wurde, ob sie jüdischer Herkunft waren. Es ist bemerkenswert, was der Staatsanwalt über den Zionismus sagte. Der Prozess führt allen kommunistischen und Arbeiterparteien die Gefahr vor Augen, mit der der Zionismus in seiner Eigenschaft als Büro des amerikanischen Imperialismus sie bedroht. Seit jeher sind die zionistischen Organisationen durch die tausend Fäden der Klasseninteressen mit dem Weltkapitalismus verbunden. Die Gefahr, die der Welt von den internationalen zionistischen Organisationen her droht, ist seit der Errichtung des amerikanischen Protektorats des sogenannten Staats Israel größer geworden. Auch nach der Gründung des Staates Israel verbleibt der Hauptsitz der zionistischen Organisation weiter in Amerika, wo die Zionisten zahlreiche Anhänger unter den amerikanischen Monopolisten haben, die die ganze Aggressionspolitik der Vereinigten Staaten bestimmen. Der erste Staatsanwalt Josef Urwalek benutzte außerdem noch ein perfides Argument. Die Angeklagten würden den Vorwurf des Antisemitismus nutzen, um ihre angebliche Verschwörung zu schützen. Sie hätten, Zitat, den Widerwillen, den das tschechische und slowakische Volk stets gegen den Antisemitismus empfand, schamlos ausgenutzt. Schieber, Fabrikanten, jüdische Bourgeoise, Elemente aller Art machten sich das zunutze, um sich in die Partei einzuschleichen, wo sie, jeder Kritik zum Trotz, ihr Gesicht als geschworene Feinde der Nation zu maskieren vermochten. Sie wiesen auf die Leiden hin, die die Juden in der Zeit, als die Nazis wüteten, erdulden mussten. In diesen Schauprozessen bedeutete Zionismus etwas ganz anderes als sonst. Zionismus war in diesem Zusammenhang nicht die nationale Bewegung und ihre Ideologie, die hinter dem Staat Israel stand. Den Angeklagten wurde auch nicht vorgeworfen, nach Israel auswandern zu wollen oder besondere Sympathien für den Staat Israel zu hegen. Wie Thomas Hauri in seinem Buch Antisemitismus von links, Nationalismus, kommunistische Ideologie und Antizionismus in der frühen DDR schreibt, war der Begriff Zionismus im Marxismus-Leninismus nach 1945 zu einer Metapher geworden. Vergleicht man den Antizionismus in der spätstalinistischen Phase mit den vorhergehenden Formen einer Zionismuskritik von links, so zeigt sich, dass unter der Vokabel Zionismus nun etwas ganz anderes gefasst wurde als bisher. Zionismus fungierte jetzt vielmehr als zentrale Metapher innerhalb des marxistisch-leninistischen Weltbildes und war verknüpft mit der Behauptung einer weltweiten Verschwörung anationaler Wall Street-Kapitalisten, der Entgegensetzung schaffende Völker versus Finanzierer und Parasiten und einer Bedrohung durch die Zersetzungsarbeit getarnter innerer Feinde. Für diese Strategie, mit Tarnbegriffen zu arbeiten, hat die Frankfurter Schule den Ausdruck Krypto-Antisemitismus geprägt, also geheimer Antisemitismus. Statt von Juden wird dann, je nach Kontext und Adressatinnenkreis, von gewissen Kreisen, vom internationalen Finanzkapital, von bestimmten Intellektuellen oder eben von Zionisten gesprochen. Andere Begrifflichkeiten für das gleiche Phänomen wären Kommunikationslatenz, Camouflage, also Tarnung, oder kodierter Antisemitismus. Aber es ist jedenfalls etwas sehr Ähnliches gemeint. Wenn man sich in der Antisemitismusforschung umguckt, kann man den Eindruck gewinnen, der Krypto-Antisemitismus sei erst nach 1945 entstanden. Er wird in der Forschung oft mit dem sekundären Antisemitismus gleichgesetzt, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Aber Theodor W. Adorno hat auf das Phänomen versteckter Andeutung bereits 1945, und zwar rückblickend, hingewiesen bei der Analyse faschistischer Reden in den USA. Nach Adorno finden sich kryptoantisemitische Anspielungen in allen Staaten und Gesellschaften, in denen offen judenfeindliche Äußerungen verboten oder verpönt sind. Aber das ist nicht der einzige Grund für das Kryptische. Adorno weist außerdem auf einen intrinsischen Grund hin, weshalb faschistische Agitatoren zu solchen Anspielungen neigen. Das Gesetz oder zumindest die herrschenden Konventionen schließen offen pro-narzisstische oder antisemitische Äußerungen aus, und ein Redner, der solche Vorstellungen vermitteln will, muss zu eher indirekten Methoden greifen. Wahrscheinlich ist es aber so, dass die versteckte Andeutung als eine Befriedigung per se eingesetzt und genossen wird. Ein Agitator sagt zum Beispiel, jene dunklen Mächte, sie wissen schon, wen ich meine, und die Zuhörer verstehen sofort, dass seine Bemerkungen gegen die Juden gerichtet sind. So werden die Zuhörer als eine In-Group behandelt, die schon alles weiß, was der Redner ihr sagen will und die noch vor jeder Erklärung mit ihm übereinstimmt. Die Strategie, statt von Juden von Zionisten zu sprechen, war auch in den 70er Jahren noch üblich, als die Zeitschrift der sowjetischen Botschaft in Paris, Zitat, Auszüge aus einem antisemitischen Text von 1906, wieder publizierte und dabei schlicht die Wörter Jude und Zionist austauschte. Es ist ein Kennzeichen des antisemitischen Antizionismus, dass in ihm nicht zwischen Zionisten und Juden differenziert wird. Allerdings muss man bei dem Folgenden diese Gleichsetzung nicht unbedingt darauf zurückführen, dass der Begriff Zionist bewusst benutzt wurde, um nicht von Juden zu sprechen. Also bei dem Film, den wir am Anfang gezeigt haben, richtet sich die Feindschaft ja auch gleichermaßen gegen die Fahne wie auch gegen den Mann. Also auch da findet keine Differenzierung statt. Also trägt er eine Kippa, ist ein Fremder, zeigt er die Fahne am Laden, ist auch ein Fremder. Also da ist nicht, da muss man nicht davon ausgehen, dass die Leute statt von Juden von Zionisten reden würden, um irgendwas zu tarnen, sondern beides ist für sie identisch. Dass das nicht generell der Fall ist, lässt sich auch an einem offensichtlichen historischen Beispiel zeigen. Die Nationalsozialisten hassten die Juden und entsprechend hassten sie auch den Zionismus. Für Adolf Hitler bestand zwischen beiden kein Unterschied, aber sein Antizionismus war keine Tarnung seines Antisemitismus. Wie sein Antisemitismus mit der Feindschaft gegen eine jüdische Nationalbewegung zusammenhängt, hatte er bereits in seiner ersten großen Rede von 1920 mit dem Titel »Warum sind wir Antisemiten?« ausgeführt. Zitat: »Im Übrigen hat der Jude auch damals gelebt in erster Linie als Parasit am Körper anderer Völker, und das musste auch so sein, denn ein Volk, das sich der Arbeit nicht selber unterziehen will, der manchmal auch undankbaren Arbeit, einen Staat zu bilden und zu erhalten, solch ein Volk wird sich niemals einen Staat selber gründen, sondern stets vorziehen, als Dritter in einem anderen Staat zu leben.« Diese Vorstellung, dass Juden lediglich parasitär von anderen Menschen leben würden, hatte Adolf Hitler nicht erfunden. Diese Vorstellung war bereits in den Jahrhunderten zuvor verbreitet. Aber deswegen, so Hitler, weil Juden keine eigene Volkswirtschaft aufbauen würden, könnten sie auch keinen eigenen Staat schaffen. Ich komme jetzt zum sekundären Antisemitismus und zur Erinnerungs- und Schuldabwehr. Von der Frankfurter Schule stammt auch der Begriff des sekundären Antisemitismus. Dieses Konzept ist deutlich komplexer als das des Krypto-Antisemitismus, aber ein zentrales Kennzeichen ist, dass der sekundäre Antisemitismus erst nach 1945 entstanden ist. Denn der sekundäre Antisemitismus ist eine Reaktion auf die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden, den Holocaust oder die Shoah. Adorno beschrieb das Phänomen 1962 innerhalb des deutschen Kontextes. So hat es sich beispielsweise vor einiger Zeit bei einer Erhebung herausgestellt, dass Kinder aus kleinbürgerlichen und zum Teil auch aus proletarischen Kreisen eine gewisse Neigung zu antisemitischen Vorurteilen haben. Wir bringen das damit zusammen, dass die Eltern dieser Kinder seinerzeit zu der aktiven Gefolgschaft des Dritten Reiches gehörten. Sie sehen heute nun sich gezwungen, ihren Kindern gegenüber ihre damalige Haltung zu verteidigen und werden dadurch fast automatisch veranlasst, ihren Antisemitismus aus den 30er Jahren aufzuwärmen. Unser Mitarbeiter Peter Schönbach hat dafür den recht glücklichen Ausdruck eines sekundären Antisemitismus geprägt. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen des sekundären Antisemitismus ist, dass er in gesellschaftlichen Milieus entstanden ist, die den Antisemitismus oder jedenfalls die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten ablehnten. Das heißt nicht, dass sich nicht auch Neonazis der klassischen Argumentationsform des sekundären Antisemitismus, also der Relativierung oder Aufrechnung der Shoah, durch Verweis auf zum Beispiel die Bombardierung deutscher Städte durch die Alliierten aneignen, wie dieses Foto aus Dresden aus dem Jahre 2006 zeigt. Kommt es aber auch unter Menschen, die keine Nazis sind, zu diesem sekundären Antisemitismus? Nach Adorno hat es vor allen Dingen damit zu tun, dass sie sich mit der eigenen deutschen Nation identifizieren wollen. Adorno spricht in diesem Zusammenhang von einer blinden Identifikation mit der Nation. Und deswegen muss die Erinnerung an die Shoah abgewehrt bzw. relativiert werden. Nach Adorno setzt diese Form des Antisemitismus gerade ein Erschrecken über die Verbrechen der Nazis voraus. Zitat: Wäre das nicht der Fall, so bedürfte es nicht des Eifers der Distanzierung. So entwickelte sich unter Menschen nach 1945 eine diffuse Feindschaft gegen Juden, weil sie durch ihre Anwesenheit, aber auch durch ihr Einfordern von Gedenken und Erinnerung den Wunsch störten, einen Schlussstrich zu ziehen und die Nazizeit vergessen zu können. Das ist mit dem oft zitierten Satz gemeint: Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Oder auch mit der Formulierung: Der sekundäre Antisemitismus sei eine Judenfeindschaft, nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. In den letzten Jahren wird der Begriff sekundärer Antisemitismus für verschiedene Formen der Relativierung der Shoah oder der Abwehrreaktion gegenüber diesem einmaligen Verbrechen gebraucht. Innerhalb der politischen Linken Westeuropas bezieht sich dieser Erklärungsansatz vor allem auf den Antizionismus seit Ende der 60er Jahre. Die griffigste Beschreibung für diesen Zusammenhang hat Ingrid Strobel geliefert, die selbst als vermeintliche Sympathisantin der linksradikalen revolutionären Zellen im Gefängnis saß und die 1994 auch selbstkritisch über den Antizionismus der neuen Linken Folgendes sagte: Wie unbewusst auch immer, durch die israelische Politik gegen die Palästinenser fühlten sich viele deutsche Linke befreit von jeder Verantwortung, der sie sich als Nachkommen womöglich stellen müssten. Da jedoch die Ungeheuerlichkeit der Shoah selbst für diejenigen, die sich nie näher mit ihr konfrontiert haben, so ohne weiteres nicht zu ignorieren ist, musste sie auf Teufel komm raus relativiert werden. Und wie gut Ingrid Strobels Beschreibung trifft, ließ sich bereits 2 Jahre nach dieser oft genannten Wende 1969 an einem Beispiel zeigen. Also wenn man sich die Darstellung der Entwicklung der neuen Linken anguckt, dann herrscht ein Bild vor, dass bis zum Sechstagekrieg eine eher indifferente oder auch positive Einstellung gegenüber dem relativ jungen Staat Israel vorherrschte, aufgrund der Kibbutzbewegung oder auch den sozialistischen Zielen. Mit dem Sechstagekrieg schlug diese Haltung innerhalb kürzester Zeit in ihr Gegenteil um. Seitdem, und das gilt generell bis weit in die 90er Jahre hinein, stand die Linke generell auf der Seite der Palästinenserinnen und Palästinenser und bezeichnete sich über lange Zeit selbst als antizionistisch. Zwar betonten diese Linken stets, dass ihr Antizionismus nur eine politische Ablehnung der zionistischen Bewegung und des Staates Israel wäre, aber ihr Antizionismus richtete sich auch gegen in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden. Die militante Gruppe Tupamaros West-Berlin Schwarze Ratten legten am 9. November 1969 eine Bombe in der jüdischen Gemeinde in Berlin. Der Zünder der Bombe funktionierte zum Glück nicht. Andernfalls wären viele Menschen bei einer Gedenkveranstaltung in die Reichspogromnacht getötet oder verletzt worden. Wenig später bekannten sich die Tupamaros West-Berlin in einer Szene-Zeitung zu dem Anschlagsversuch und sie erklärten auch, dass sie sich bewusst für das Datum 9. November entschieden hatten. Also einer der zentralen Sätze für den Bombenanschlag oder den Versuch dazu war: Jede Feierstunde in West-Berlin und in der BRD unterschlägt, dass die Kristallnacht von 1938 heute täglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in den Flüchtlingslagern und in den israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Die Gleichsetzung von Israel mit Nazi-Deutschland ist bis heute gang und gäbe und nicht auf die politische Linke beschränkt. Dass dabei auch immer die Gleichsetzung von Zionismus mit Juden im Schwange war, zeigte sich 1976 noch einmal sehr deutlich, als die deutschen Mitglieder der revolutionären Zellen bei einer Flugzeugentführung die jüdischen von den nicht-jüdischen Passagieren trennten. Als ein Spielfilm darüber 1977 in deutschen Kinos laufen sollte, gab es Proteste gegen die zionistische Propaganda. und bei dem Schmuckladen Shalom hier in der Grindelallee, also den es ja heute noch gibt, wurden die Scheiben eingeworfen. Als Begründung wurde angeführt, der Laden sei eine kulturimperialistische Agentur des Zionismus und die Aktion solle, Zitat, die Wut über das Komplott zwischen BRD, Israel und den USA gegen die revolutionären Befreiungsaktionen des pro-palästinensischen Kommandos in Entebbe und gegen Uganda ausdrücken. In den 80er Jahren titelte beispielsweise die Tageszeitung, die Taz, Endlösung der Palästinenserfrage, und es gibt noch viele andere solcher Beispiele. Beliebt ist auch bis heute die Gleichsetzung der Situation in palästinensischen Gebieten mit der im Warschauer Ghetto während des Zweiten Weltkrieges. Das hat bereits zweimal in den zurückliegenden Jahren zu zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen im freien Senderkombinat geführt. Wenn an dieser Gleichsetzung was Wahres dran wäre, würde das auch bedeuten, es gäbe in Israel Tötungsanlagen und es wäre das Ziel der israelischen Regierung, die arabische Bevölkerung auszurotten oder, wie die Tupamaros es formuliert hatten, auszuradieren. Und das wäre dann auch, wenn man das Wort ernst nimmt, die Endlösung der Palästinenserfrage. Und es ist ja wohl klar, dass das nicht der Fall ist. Ich werde jetzt im Folgenden eine Definition vorstellen, wie man den antizionistischen Antisemitismus besser fassen kann. Und das ist zwar entwickelt worden und zugeschnitten auf die Linke, aber ich glaube, man kann es weit darüber hinaus erkennen. Aber es gibt auch noch mehrere Möglichkeiten, das zu erkennen. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. In einem schmalen Bändchen, das den Titel trägt, Die Gegenwart des Antisemitismus, hat Klaus Holz das beschriebene Phänomen als antizionistischen Antisemitismus bezeichnet. Holz schreibt, dass die politische Linke bei seiner Entstehung eine zentrale Rolle gespielt hat. Aber es ist nicht auf sie beschränkt. Zur Bestimmung des antizionistischen Antisemitismus nennt Klaus Holz drei Kriterien. Erstens die Behauptung, der jüdische Staat sei gar kein wirklicher Staat, sondern nur eine imperialistische Machtbasis der USA. Zweitens die Strategie, den Antisemitismus als Antizionismus zu verschleiern, indem statt von Jüdinnen und Juden von Zionisten die Rede ist, also kryptoantisemitische Züge, wobei ich ja eben schon gezeigt habe, dass das mit dem Kryptoantisemitismus zumindest nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung sein musste. Und als drittes Kriterium die Gleichsetzung von Zionismus und Nationalsozialismus zur Täter-Opfer-Umkehr und zur Relativierung der Shoah. Oder um es nochmal etwas leichter zu machen, und jetzt kann man das ganz gut auch mit Gleichheitszeichen darstellen, werden auch die Schwierigkeiten dieser Definition ein bisschen ausgeräumt. Also Israel sei nichts als ein Brückenkopf des US-Imperialismus, zweitens Zionisten gleich Juden und drittens Zionismus gleich Nationalsozialismus. Klaus Holz ist sich ganz sicher, dass diese Variante der modernen Judenfeindschaft erst nach 1945 entstanden ist. Zitat: Tatsächlich wurde der antizionistische Antisemitismus in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion entwickelt und zeitgleich in der arabischen Welt verbreitet. Er ist überdies tief in die Geschichte des nationalen Antisemitismus im 19. Jahrhundert verwurzelt. Klaus Holz ist nicht der Entdecker dieses Phänomens, also wer sich noch viel genauer mit dem Phänomen des sekundären Antisemitismus und den verschiedenen Formen von kodierten Antisemitismen beschäftigen will, dem empfehle ich eher die Bücher von Lars Renzmann, auch wenn ich zugeben muss, dass sie dicker sind als das kleine Bändchen von Klaus Holz und wenn sie auch etwas schwerer zu lesen sind. Man kann natürlich auch die Originaltexte der Frankfurter Schule lesen, aber ich weiß, dass sich manche Leute damit schwerer tun. Lars Renzmann hat bereits vor Klaus Holz auf die antisemitische Ausrichtung der Feindschaft gegen Israel hingewiesen. Renzmann nennt noch etwas andere Kriterien, die anzeigen, dass eine vermeintliche Israel-Kritik, ein bezeichnendes Wort, denn niemand spricht von China-Kritik oder Deutschland-Kritik, also dass eine vermeintliche Israel-Kritik antisemitische Züge trägt, zum Beispiel als ein Kriterium, die Politik der israelischen Regierung wird mit ganz anderen Maßstäben gemessen als die Politiken anderer Regierungen. Oder die Handlungen des israelischen Militärs beispielsweise werden als absolut böse dämonisiert, so, als hätten sie nicht Ursachen. Was ja nicht bedeutet, dass man nicht daran dann Kritik haben kann. Nur etwas als absolut Böses hinzustellen, heißt eben, dass man so tut, dass, als gäbe es dafür nicht irgendwelche Kausalitäten. Okay. Ja, wir können diese Definition erstmal stehen lassen, denn im Folgenden werde ich zeigen, dass diese Variante vielleicht doch gar nicht so neu ist, wie Klaus Holz denkt. Und damit wird auch die Frage, ob diese Motivation durch den sekundären Antisemitismus eigentlich der Schlüssel zu dem ganzen Problem ist. Das heißt nicht, dass ich im Folgenden komplett diesen Erklärungsansatz in Frage stellen will. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ich glaube, dass es sekundären Antisemitismus gibt. Ich glaube, dass es diese Motivation gibt, sich nicht mit der Shoah auseinanderzusetzen und dass das wiederum antisemitische Stereotype und Ressentiments produziert. Das ist nicht der Punkt. Trotzdem ist bemerkenswert, dass wenn man diese drei Kriterien von Klaus Holz zugrunde legt, das Phänomen zumindest auf der Erscheinungsebene viel älter ist. Die Tageszeitung der Kommunistischen Partei Deutschlands, die Rote Fahne, wozu, wie Caro eben gesagt hat, ich gerade promoviert habe, entwickelte bereits während der Weimarer Republik eine antizionistische Position, die, soweit das 20 Jahre vor der Staatsgründung Israels möglich war, die wesentlichen Merkmale des antizionistischen Antisemitismus vorwegnahm. Für die Rote Fahne war der Zionismus seit dem allerersten Bericht überhaupt, also der Zionismus im Titel trug, nur der Kettenhund des englischen Imperialismus. Das war die allererste Überschrift. Zionismus, Gedankenstrich, Kettenhund des englischen Imperialismus, 1925. Stand auch in der längeren Tradition. Also für die ganze sozialistische und kommunistische Linke war Zionismus kritikwürdig und das Wort Imperialismus spielte da aber immer schon eine große Rolle. Dabei unterschieden Vertreterinnen und Vertreter der KPD in ihrer Ablehnung des Zionismus nicht zwischen der zionistischen Bewegung und der jüdischen Bevölkerung im britischen Mandatsgebiet Palästina, die dort bereits seit Jahrhunderten lebte und ihr das zionistische Ziel, einen jüdischen Staat, gar nicht für erstrebenswert halten musste. Und schließlich als dritten Punkt setzte die KPD ab Ende der 20er Jahre den Zionismus mit dem deutschen Faschismus gleich. In der einzigen offiziellen Stellungnahme zur sogenannten Judenfrage erklärte das ZK der KPD 1932, also 1932, zu einer Zeit, in der es ständig zu Straßenschlachten zwischen Mitgliedern der KPD und der NSDAP kam und Nazis Kommunistinnen und Kommunisten überfielen und ermordeten. Ich zitiere, die Kommunisten bekämpfen den Zionismus genauso wie den deutschen Faschismus. Um jetzt nicht missverstanden zu werden, diese Gleichsetzung hat heutzutage eine ganz andere Bedeutung als zu der Zeit. Ja, das ist nicht der Punkt. Aber was ich sagen will, ist, nach der berühmten Wende innerhalb der politischen Linken nach 1967 konnten sie plötzlich, also sie mussten etwas nicht neu erfinden, sondern sie konnten sich zugleich auf eine Traditionslinie beziehen, die es schon vor 1933 gab. Und was kann ein Besseres passieren, wenn man sich in einer linken Tradition die alten Texte hervornimmt und sagt, ha, die sagen es ja schon, dann stimmt es ja wohl. Ja, beim großen Lenin steht es, bei den anderen großen Texten steht das Gleiche. Ja? Beim großen Stalin steht es auch. Und das ist genau auch passiert. Also im Laufe der 70er Jahre gab es eine Relektüre dieser alten Texte und da fanden radikale Linke ihre eigene Position plötzlich wieder. Das heißt natürlich nicht, dass der sekundäre Antisemitismus keine Rolle gespielt hat, sondern er konnte als verstärkendes Motiv dazukommen. Vielleicht ist es auch das stärkste Motiv. Darüber können wir gerne diskutieren. Um das noch ein bisschen deutlich zu machen, was das bedeutete, angekündigt ist es ja als Einführungsveranstaltung, deswegen gebe ich euch auch ein paar Basisinformationen. Es kam 1929, also 19 Jahre vor der Staatsgründung Israels, im britischen Mandatsgebiet Palästina zu einem Pogrom, das 2 Wochen andauerte und in deren Verlauf über 100 Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Zu dieser Zeit erschienen viele Artikel in der Roten Fahne über die Situation im Nahen Osten. Und dass es zwischen Zionismus und deutschem Faschismus eine Wesensgleichheit gab, machte die Rote Fahne durch die Gestaltung der Titelseite 1929 deutlich. Der Aufmacherbeitrag, also die Headline, lautete: Faschisten morden in Berlin. Darunter ein kleinerer Artikel: Der Araberaufstand wächst. Und daneben war eine fotografische Abbildung eines Uniformierten zu sehen, die als Untertitel trug, ich glaube, das kann niemand lesen, deswegen lese ich es vor, was da steht: Stahlhelm-Lümmel? Nein, ein Mitglied der jüdisch-faschistischen Legion in Jerusalem. Weiter wurde an diesem Tag in der Zeitung nicht erklärt, wer auf dem Foto abgebildet und mit der jüdisch-faschistischen Legion gemeint war. Aufmerksame Leserinnen und Leser der Roten Fahne konnten wissen, dass ein Mitglied der jüdischen Legion um Wladimir Jabotinsky gemeint war, also tatsächlich dem rechten Flügel innerhalb der, oder auch rechtsradikalen Flügel innerhalb der zionistischen Bewegung, der dafür stand. Aber es ging bei dieser Art der Gleichsetzung nicht darum, einen bestimmten Flügel innerhalb der zionistischen Bewegung zu kritisieren, sondern der ganze Zionismus sollte kritisiert werden. Und das machte der Aufbau der Titelseite besonders deutlich. Auch die Gleichsetzung wurde durch den Aufbau dieser Seite nochmal besonders deutlich. Also in Deutschland ermorden Faschisten Arbeiter und im Nahen Osten agierte die jüdisch-faschistische Legion, deren Mitglieder vom Stahlhelm-Freikorps-Verband in Deutschland nicht mehr zu unterscheiden sein sollte. Dass die KPD dabei nicht zwischen zionistischer Bewegung und jüdischer Bevölkerung unterschied, wurde durch den Anfang des Artikels deutlich, in dem nicht von Angriffen auf zionistische Siedlerinnen und Siedler, sondern, Zitat, auf die jüdische Bevölkerung die Rede war. Einer der ersten Sätze lautete: Besonders charakteristisch für die Entwicklung dieser Bewegung ist, dass die Angriffe der Araber nicht auf die jüdische Bevölkerung beschränkt bleiben, sondern sich gegen ihren Hauptfeind, den englischen Imperialismus, zu richten beginnen. Ich habe schon gesagt, welche Dimensionen das annahm. Also das Pogrom dauerte mehr als 2 Wochen. Es wurden, um die genaue Zahl, jedenfalls die damals ermittelte genaue Zahl zu nennen, 133 Jüdinnen und Juden ermordet. Es wurden auch 116 Araberinnen und Araber getötet, vom Militär oder der Polizei in erster Linie, um sie von weiteren Gewalttaten abzuhalten. In Hebron und Safed waren vor allem orthodoxe Jüdinnen und Juden, deren Gemeinschaften lange vor der zionistischen Besiedlung bestanden hatten Ziel der Angriffe. Über das Ausmaß der Gewalt berichtete Josef Berger, Mitglied und lange Zeit Vorsitzende der Kommunistischen Partei Palästina, in dem Presseorgan der Kommunistischen Internationale, der Imprikor. Er schreibt: Die unter finster klerikaler, feudaler und bürgerlicher Führung stehenden fanatischen Massen mohammedanischer Bauern überfielen sengend und mordend vor allem die unbewehrten armen jüdischen Siedlungen, jüdische Synagogen und Schulen, wo furchtbare Blutbäder angerichtet wurden. In der Talmudschule von Hebron wurden 60 jüdische Schüler, auch Kinder, getötet und verstümmelt. In der Kolonie Mosa wurde eine jüdische Familie samt Frau und Kind abgeschlachtet. Josef Berger steht hier in der Tradition dessen, was in der kommunistischen Bewegung auch noch üblich war, was sich aber nur in der Roten Fahne nur auf andere Gebiete bezog. Also die Rote Fahne hat natürlich zu dieser Zeit auch über Pogrome, vor allen Dingen in Osteuropa, berichtet. Und das war immer ein Anzeichen dafür, dass hier die Gegenseite zuschlägt. Entscheidend ist, dass sie dieses Pogrom in Palästina ganz anders bewertet als andere judenfeindliche Aktionen, obwohl solche Tatsachen bekannt waren, wie sie Josef Berger geschildert hat. Und das hat eben auch mit diesem sehr ambivalenten Begriff von Zionismus zu tun, der eben nicht nur die jüdische Bevölkerung umfasste, sondern als Zionisten bezeichnet die KPD sogar die Mitglieder der Kommunistischen Partei Palästinas, die einen jüdischen Staat explizit ablehnte. Hermann Remmele, Mitglied des Zentralkomitees der KPD, führte auf einer ZK-Sitzung im Oktober 1929 aus: Die KP Palästina könne nicht revolutionär sein, weil die Mehrheit ihrer Mitglieder Jüdinnen und Juden waren. Ich zitiere Hermann Remmele: Unsere Partei hat in Palästina 160 Mitglieder, davon 30 Araber, die anderen 130 Zionisten. Es ist ganz klar, dass diese Partei nicht eine solche Einstellung haben kann, wie sie dem Gesetz der Revolution entspricht. Gerade das unterdrückte Volk, jene Schicht des Volkes, die das revolutionäre Element den Verhältnissen entsprechend überhaupt ausmachen kann, sind nur die Araber. Und jetzt muss ich natürlich erklären können, wie das entstanden ist, weil es Positionen sind, von denen man lange Zeit dachte, die hat es erst nach 1945, oder um genau zu sein, nach 1948, nach der Staatsgründung Israels gegeben. Aber sie sind älter. Woran liegt das? Die KPD präsentierte sich in der Weimarer Republik als aus heutiger Perspektive auffallend nationalistisch. 1930 verabschiedete sie das Programm zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes, in dem sich die KPD, und zwar im Gegensatz zur NSDAP, als die eigentlich nationale Partei darstellte. Das war sehr plump und wurde von Leo Trotzki aus dem Exil als Nationalkommunismus kritisiert, als lächerlicher Versuch, den Faschismus mit eigenen Waffen zu schlagen. Aber das dahinterstehende Denken ist, denke ich, bis heute in Teilen der Linken immer noch vorhanden, weil es eine selbstverständliche Übernahme von einer Denkweise in Nationen, Ethnien oder Volksgruppen impliziert. Und das heißt, in einem nationalstaatlichen Kontext wird dann aus der Hoffnung oder der Überzeugung, im Namen der Masse der Menschen zu sprechen, ganz schnell und ganz einfach die Vorstellung für das Volk oder für die Nation zu sprechen. Dafür gibt es in der Geschichte der KPD während der Weimarer Republik eine Menge Beispiele. Einer der Beispiele ist der sogenannte Schlageter-Kurs 1923, in der die KPD auch gedacht hat, ja, wir könnten Nationalisten und auch völkische Leute für uns gewinnen, weil wir vertreten ja die Nation. Bei der Nahostberichterstattung drehte sich diese Vorstellung nur um. Da war es nicht eine kommunistische Partei, die für eine Nation sprechen sollte, sondern es waren gewissermaßen zwei Nationen, es wurden zwei Nationen angenommen, nämlich eine jüdische Nation und eine arabische Nation, und die sollten als Ganzes, ohne Unterscheidung, ohne irgendwelche inneren gesellschaftlichen Widersprüche, für die eigentlich eine marxistische Kritik stehen sollte, die sollten als Ganzes eine Rolle in einem sozusagen globalen Klassenkampf spielen. In dieser Darstellung erschien die arabische Bevölkerung als Ganzes, als das werktätige Volk, als die wirkliche Nation und wurde kollektiv der Seite der Arbeit, der Produktion und dem, wofür die Arbeiterbewegung und die kommunistische Internationale zu kämpfen hatte, zugeordnet. Jüdinnen und Juden dagegen wurden auf der Seite des Kapitals verortet und als unwirkliche Nation bezeichnet. Das ist die Formulierung, die schon auf Stalin zurückgeht. Juden sind keine wirkliche Nation. Und in einem Atemzug als Vorposten des Kapitals, des Faschismus und Imperialismus im Nahen Osten dargestellt. Und das wiederum basiert auf einer sehr plakativen Art, das Verhältnis von Arbeit und Kapital darzustellen. Und die wird besonders deutlich an folgendem Titelblatt der Roten Fahne. Man kann es nicht so gut lesen. Der Titel ist, also das ist von 1925, im November 1925, es heißt, entfernt die Parasiten, wählt Kommunisten. Man sieht den großen Arbeiter, kräftig, muskulös, natürlich männlich, wie das sehr üblich war in dieser Zeit. Der trägt in der einen Hand den Großgrundbesitzer, an der Kleidung zu erkennen, in der anderen Hand trägt er den Kapitalisten. Und das ist eine Vorstellung, die sich nicht unbedingt in dieser Plumpheit, aber in verschiedenen Varianten durch die ganze Weimarer Republik durchzieht. Also eine sehr unmarxistische Auffassung, nämlich man könnte den Sozialismus oder den Kommunismus dadurch erreichen, dass man die kapitalistische Produktionsweise, die Industrien, einfach von den Parasiten, Zitat, den Kapitalisten und den Großgrundbesitzern befreit. Die muss man einfach rauswerfen, dann ist die Sache erledigt. Solche Darstellungen reproduzierten aber nicht nur eine sehr simple Gegenüberstellung von Arbeit und Kapital, sondern, und das zeigt sich an einer Begrifflichkeit wie Parasiten, Sie implizieren auch eine sehr biologistische Vorstellung von gesellschaftlicher Entwicklung. Demnach war nämlich die Arbeit, die Produktion, die Industrie etwas quasi Natürliches, was man gar nicht weiter verändern muss. Es war das Authentische, es war das Gesunde, es war das, was Gesellschaften erhält und gedeihen lässt. Und das Kapital dagegen war unnatürlich, ungesund, parasitär. Explizit antisemitisch wurde solch eine Darstellung, wenn dazu eine Vorstellung von Juden kam, nämlich Juden hätten es irgendwie in besonderer Weise mit dem Geld oder dem Kapital. Dann verknüpften sich hier gleich mehrere Vorstellungen. Also das Kapital ist was Ungesundes, die Juden haben es mit dem Kapital, dann hat man schon sehr viel von dem, was auch Nazis sagen. Wo sich das besonders auch niederschlägt, ist in der Vorstellung, man müsste gegen den Zionismus sein, man müsste eigentlich gegen die ganze jüdische Bevölkerung in Palästina sein und dann wäre das palästinensische Volk oder Palästina befreit oder die Araber befreit und dann wäre der Konflikt auch gelöst. Was sich bis heute findet, und damit werde ich schließen, und deswegen war mir dieser Exkurs wichtig, auch in die 20er Jahre, was sich davon bis heute findet, ist eine häufige Charakterisierung Israels als einem künstlichen Gebilde, als einem unnatürlichen Staat oder unechter Staat. Ich weiß nicht, wer von euch noch Bilder gesehen hat von der Hamburger Hafenstraße beispielsweise in den 80er Jahren. Da stand nicht nur boykottiert Israel, sondern Israel wurde zu der Zeit ganz oft in linken Publikationen in Anführungszeichen gesetzt, um zu sagen, ja, dieser Staat, der existiert eigentlich gar nicht wirklich. Das ist ja nur eine imperialistische Machtbasis. Das heißt aber immer auch, es existiert keine Gesellschaft in diesem Staat, es existiert keine Volkswirtschaft in diesem Staat, es existiert nichts, was dort, um jetzt mal einen anderen Begriff zu benutzen, was gewachsen ist, ja, sondern es ist von außen aufgepfropft. Deswegen ist es künstlich und davon muss man den ganzen Nahen Osten wieder befreien und dann wird sich das Gesunde und Echte und die richtige Arbeit auch wieder entfalten. Okay, ich danke euch. Lautsprecher, die eine Sendestärke hatten, dass die Jungs da drüben bald ihre primitiven, dilettantischen Sendungen einstellen mussten. Wenn sie 8 Meter vor diesen Anlagen standen, die voll aufgefahren waren, dann mussten sie sich übergeben, weil die Schallwellen ihnen die Magennerven durcheinander brachten. Das hat sich schon gelohnt. Hello. Zurück auf FSK 93,0. Ihr hört immer noch allein schon Antisemitismus und hier ist auch immer noch Caro vom studentischen Milieu. Ihr habt jetzt den Vortrag von Olaf Kistenmacher gehört und jetzt werden wir Teile der Diskussion senden und dazu die Fragen aus dem Publikum paraphrasiert und zum Teil erweitert noch einmal stellen. Dann ist unsere erste Frage: Wie sieht es denn momentan aus mit linken Antisemitismus? In Hamburg denkt man dann vielleicht sofort an 2009 und den Übergriff am B-Movie, als warum Israel verhindert wurde. Und gibt es da vielleicht auch noch weitere Beispiele? Also Caro hat auf einen Vorfall aus Hamburg hingewiesen, der schon mehrere Erwartungen übertroffen hat. Insofern auch Erwartungen auf meiner Seite, denn es geht um die Blockade des Films Warum Israel von Claude Lanzmann letztes Jahr im B-Movie. Und ich bin insofern persönlich davon betroffen, als mich das B-Movie im Vorfeld auch gefragt hat, ob wir nicht eine Veranstaltung machen wollen zu Antisemitismus und ob ich nicht vielleicht einen guten Dokumentarfilm wüsste. Ich habe denen dann diesen kurzen Film, den wir heute Abend geguckt haben, vorgeschlagen, aber wir hätten noch irgendwas anderes zeigen müssen, also um irgendwie eine Stunde oder so auszufüllen. Und die Situation in Hamburg war zu dem Zeitpunkt vergleichsweise friedlich und ich habe gesagt, darüber sollte man sich aber keine Illusionen machen. Die Leute, die aus der B5 sind und deren Position man kennt, davon sind auch einige für ihre Gewalttätigkeit bekannt, auch schon seit Jahren. Und wir müssten uns irgendwas überlegen im Vorfeld. Und ich kam mir ein bisschen vor wie der Gruselonkel, weil ich in so einer friedlich-harmonischen Atmosphäre überhaupt sowas anspreche und sage, wir müssen irgendwie gucken, wie wir die Tür kontrollieren und sowas. Und die Veranstaltung mit mir hat dann nicht stattgefunden, aus ganz anderen Gründen. Aber einer der Veranstalter hat mich hinterher nach der Blockade, einen Tag später, der war nämlich auch dabei, also wollte an dem Tag auch ins Kino gehen und wurde daran gehindert und rief mich einen Tag später an und sagte, Olaf, deine Erwartungen sind hier bei Weitem übertroffen worden. Das ist viel schlimmer gewesen, als wir es erwartet haben. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film Warum Israel gesehen habt. Ich gehe davon aus, einige von euch kennen ihn. Es ist erstmal ein Dokumentarfilm, der die Situation in Israel zeigt in den 70er Jahren. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch den Film Shoah von Claude Lanzmann oder zumindest Ausschnitte daraus. Es sind im wirklich klassischen Sinne Dokumentarfilme, weil er auch bei Shoah nichts bewertet, sondern er zeigt erstmal nur etwas. Er zeigt natürlich die innerisraelische Situation, die israelische Gesellschaft mit allen Widersprüchen. Also er zeigt zum Beispiel einen Mann, der begeistert nach Israel kommt und sagt, endlich als Jude, endlich habe ich hier meine Heimat gefunden. Und weiß nicht, 6 oder 8 Wochen später muss er sagen, ich fühle mich hier nicht wohl, ich gehe jetzt in die USA. Ja, also mit all diesen Widersprüchen, all diese Widersprüche zeigt er. Und dass ein solcher Film verhindert wird, weil er angeblich ein Propagandafilm wäre, der kriegstreiberisch und so weiter wäre, das zeigt, welcher Hass vorhanden ist. Und dieser Hass hat sicherlich auf der psychischen Ebene irgendwelche Gründe, aber er steht auch in einer bestimmten ideologischen Tradition. Und diese ideologische Tradition habe ich versucht, eben ein bisschen darzustellen. Und also auch diese Gleichsetzung Israel-Nazi-Deutschland findet man ja immer und immer wieder, also ja nicht nur in der Linken. Wenn Norbert Blüm beispielsweise immer wieder sagen muss, es handelt sich um einen Vernichtungskrieg, dann benutzt er also als ein gebildeter Mann in Deutschland einen Begriff, den man normalerweise für den Krieg Nazi-Deutschlands gegen Polen und die Sowjetunion benutzt, wo klar ist, diese Gebiete sollten deutsche Gebiete werden und die Nazis hatten vor, die polnische und die russische Bevölkerung auszurotten. Ja? Solche Ausrottungspläne gibt es nicht. Bei aller Gewalt, die Palästinenserinnen und Palästinenser erfahren, die zum Teil aber auch innergesellschaftliche Konflikte sind, und zwar zu einem nicht unwesentlichen Teil. Also ich möchte nicht als Fatah-Anhänger beispielsweise im Gazastreifen leben und so weiter. Also das wird alles ausgeblendet, sondern es wird so ein ganz schlichtes Bild aufgemacht, Israel böse, Palästina gut. Wir hatten ja nach Beispielen gefragt. Für den strukturellen Antisemitismus fallen uns direkt die Heuschrecken und die Blutsauger, die 2005 auf dem Cover der Metallpranken ein. Der Begriff Heuschrecke hat tatsächlich wahnsinnig Furore gemacht, seitdem, glaube ich, Müntefering ihn so in die Debatte geworfen hat. Also bei den Tageszeitungen, die ich lese, ist es mittlerweile auch so ein standardisierter Begriff für Hedgefonds oder so, Heuschrecken. Und das zeigt, dass dass es sehr, sehr attraktiv ist, wirtschaftliche Zusammenhänge in dieses Naturbild zu bringen. Also von da gibt es etwas, was wächst und was gesund ist, und dann gibt es welche, die eigentlich der ganzen Geschichte nur schaden. Vielleicht diskutieren wir noch gleich darüber, ob man wirklich so eindeutig sagen kann, denn ich glaube, da besteht ein großes Problem, ob man so eindeutig sagen kann, dass die Metallausgabe ein antisemitisches Cover gehabt hat. Also was ich sofort, und das würde ich auch hier in der Diskussion bis zum letzten verteidigen, dass das eine Darstellung ist, an die antisemitische Vorstellungen aber wunderbar, kongenial passen, bin ich sofort einverstanden. Aber es ist gerade das Problematische von solchen Bilderdarstellungen, dass sie nicht so greifbar sind. Also man kann sagen, natürlich, es steht in der Tradition antisemitische Darstellung mit der langen Nase und mit den dünnen Beinen. Nun haben aber Mücken, und das sind ja dargestellte Mücken, sind keine Menschenwesen, nun haben Mücken einen Stachel, den kann man auch krumm darstellen, und sie haben dünne Beine im Verhältnis zu ihrem Körper. Also das ist genau das Perfide an solchen Zeichnungen. Also sie können sofort antisemitisch gelesen werden, und sie werden auch so gelesen. Da bin ich sofort einverstanden, das zu sagen. Aber man kann bei Zeichnungen genau das nicht, ich glaube, es besteht eine große Schwierigkeit, dass man es nicht festnageln kann. Denn, also ich habe jetzt nicht die ganze Ausgabe gelesen, aber ich glaube, es findet sich kein einziger Verweis irgendwie in der ganzen Metallausgabe, kein einziger Verweis auf jüdisch oder selbst raffendes Kapital. Ich glaube, den Begriff vermeiden sie auch, weil der natürlich tabuisiert ist. Und es findet sich auch keine anderen, also na, wobei mit dem einen, mit Wall Street Kapitalisten, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht fällt, was aber wiederum auch nur eine kodierte Anspielung wäre. Und es findet sich zum Beispiel auch kein Verweis auf Israel, was jetzt eine andere Möglichkeit wäre, das eindeutiger zu machen, als es ist. Insofern, also von mir aus kann man gerne sagen, das ist eine antisemitische Darstellung, aber es besteht ein großes Problem bei solchen Darstellungen, dass man diese Bedeutung nicht festnageln kann. Ich würde mich, also deswegen benutze ich zwar bei Vorträgen wie diesen auch gerne Zeichnungen, weil man schneller sehen kann, worum es geht, aber ich würde mich deswegen immer auf Texte beziehen. Also Texte funktionieren einfach eindeutiger. Mitunter auch schwammig, aber da müssen Leute häufiger Klartext reden. Daraufhin wurde die Frage gestellt, ob sich in der Metall auch ansonsten antisemitische Äußerungen finden lassen würden. So genau habe ich die Zeitung nicht gelesen, muss ich gestehen. Also, und ich glaube, das wäre die Sache wert. Es wäre zum Beispiel die Sache auch wert, wenn man sich jetzt nicht mit der radikalen Linken beschäftigen will, sondern beispielsweise mit der SPD zurzeit, sich mit genau dem zu beschäftigen, was man immer so raushört aus der Diskussion, dass nämlich die ganzen Thesen von Thilo Sarrazin bei sehr vielen Mitgliedern der SPD gar nicht auf Widerspruch stoßen. Und zwar sowohl seine rassistischen Auffassungen als auch seine kruden antisemitischen Auffassungen, dass die ja so besonders schlau sind. Ein sehr perfides Stereotyp ist, weil es natürlich oft positiv gemeint ist. Aber es heißt immer auch, das ist so eine Intelligenz, die ist so verdächtig. Ja, es ist nicht eine Intelligenz, wie man sie Immanuel Kant zuschreiben würde oder so. Sondern es ist irgendwie eine andere, eine verdächtige Form der Intelligenz. Und insofern, um das zu erklären, was ich gerade eben meinte, wenn man mir, bevor ich meine Arbeit angefangen habe, gesagt hätte, was ich alles finden werde in der roten Fahne, hätte ich das nicht geglaubt. Ich habe viel mehr Beispiele für explizit antisemitische Darstellungen gefunden. Ich habe eine Abbildung gefunden, bei der Juden mit kräftigen Hakennasen gezeichnet wurden, hängenden Augenlidern, und es wurde dann mit so einer eindeutigen Karikatur wurde dann außerdem ein Zusammenhang konstruiert, dass die reichen Juden hinter den Nazis und den Faschisten stehen würden. Eine sehr beliebte Argumentationslinie roten Fahnen zu der Zeit. Ich hätte das alles nicht geglaubt. Deswegen denke ich, wenn man die Metall aufmerksam liest, übrigens auch, wenn man freie Radios hört, wird man viel mehr an erschreckenden Äußerungen finden und Aussagen finden, als man vorher sich vorgestellt hat. Also, Ich glaube, da ist auf dieser Ebene der Publizistik immer viel mehr zu finden, als man vorher erwartet. Und deswegen will ich jetzt nicht Urteile fällen über etwas, was ich nicht genau kenne. Und die Metall lese ich nicht. Nachdem du diese antisemitischen Bilder wie Heuschrecken und Finanzkapital erklärt hast, stellt sich nun die Frage, ob man generell Menschen, die sich halt in diesen als antisemitisch verstandenen Codes äußern, per se Antisemiten nennen kann. Ja, jetzt kann ich auch grundsätzlicher sagen, was ich an dem Konzept des Krypto-Antisemitismus der kritischen Theorie diskutierenswert finde. Das wurde entwickelt, Entschuldigung, ich bin immer leider noch sehr schwer erkältet, es wurde entwickelt anhand von Reden von Leuten, von denen man wusste, das sind wirklich Antisemiten. Und die benutzen bewusst bestimmte Verschlüsselungen, um das besser transportieren zu können. Und ich finde auch, dass, worauf Adorno hingewiesen hat, dass es auch toll ist, für so eine Gruppenbildung mit bestimmten Codes zu arbeiten, wie es generell toll ist, mit bestimmten Codes zu arbeiten, also mit Kleidungscodes oder mit hast du schon den Ul-Comic in der Jungle World, ne? So, dann weiß man sofort, okay, ich habe es mit Jungle World-Lesern und so weiter zu tun. So, das ist, so funktioniert Kommunikation und das schafft sofort ein Gruppengefühl. Und dieses so, man versteht sich, ist ein tolles Gefühl. Aber was das Schwierige daran ist, an dem Konzept, ist, es wird entwickelt anhand von Leuten, die sich klarer positionieren könnten oder klarer denken, als sie sprechen. Ganz oft bestehen aber politische Diskussionen nicht daraus, dass man eigentlich klarer denkt und es irgendwie komisch verklausuliert, sondern Leute denken auf eine bestimmte Weise auch unklar. Anhand der KPD der Weimarer Republik kann ich das an einem Beispiel sehr deutlich machen. Die benutzen ab Mitte der 20er Jahre ständig den Begriff des Finanzkapitals zur Erklärung des globalen Kapitalismus. Und das ist ein völlig ungeklärter Begriff, was das eigentlich heißt. Heißt es Bankenwesen? Das reicht lange nicht, um das Phänomen, was sie damit beschreiben wollen, zu erklären. Es ist irgendwie immer das Fremde, es ist irgendwie der übersteigerte Kapitalismus oder das, was man heute auch gerne Turbokapitalismus nennt. Und als die KPD 1923 versucht hat, auch im völkischen Milieu nach Anhängerinnen und Anhängern zu fischen, sagen sie plötzlich, ja, das ist das verjudete Finanzkapital, das ist das jüdische Finanzkapital. Das geht sofort. Und man kann da nicht nur sagen, ja, das sind so Anpassungsschritte, weil dieser Begriff würde ja gar nicht verständlich sein und gar keinen Sinn ergeben, wenn er nicht auch auf irgendwas bei der eigenen Seite greifen würde. Also so, und ein Jahr später geben sie dieses Adjektiv wieder auf. Dann ist es nicht mehr jüdisch, aber sie benutzen weiterhin den Begriff Finanzkapital. Und gerade in dieser Unklarheit, in dieser Unschärfe, denke ich, liegt ein gefährliches Potenzial. Aber du hast recht und ich sehe die Schwierigkeit auch. Das macht es total schwierig, das zu kritisieren, weil es bleibt immer so schwammig. Und wie ich ja auch gleich zu Beginn meiner Ausführung gesagt habe, die meisten der Leute, die man daraufhin anspricht, sagen natürlich sofort, aber ich bin doch kein Antisemit oder ich bin doch keine Antisemitin. Ja? Deswegen halte ich es für den sichersten Weg, sich erstmal mit dem, was sie sagen und was sie tun, auseinanderzusetzen. Erstmal zu sagen, das lehnen wir ab. So, egal wie du das selber für dich siehst oder motiviert, wodurch du motiviert bist, ist es völlig egal, sondern das lehnen wir ab. Das ist, glaube ich, der erste entscheidende Schritt. Also bestimmte Aussagen abzulehnen, bestimmte Handlungen abzulehnen. So. Aber das Problem, was du benannt hast, bleibt weiterhin bestehen. Das ist, um das vielleicht ein bisschen in seiner Drastik zu entschärfen, es ist ja nicht allein ein Problem von antisemitischen Haltung. Es trifft Rassismen genauso. Ne? Ich meine doch mit Dealern nicht die schwarzen Dealer vor der Tür. Ich meine generell Dealer, die finde ich schlimm. Ja? Aber man sagt das immer nur in einem bestimmten Kontext. So, dann ist es auch eine Art von verklausuliertem Rassismus. Also das Phänomen gibt es genauso. Die nächste Frage spielte auf den Bruch der deutschen Linken rund um 1989 an, nicht zufällig parallel zur sogenannten Wende, als verstärkt über Antisemitismus diskutiert wurde und im Zuge dessen auch antisemitische Strukturen innerhalb der Linken entdeckt wurden. Die deutsche Linke spaltete sich daraufhin. Olaf sollte nun diesen Zeitpunkt dieses Bruchs bewerten. Ja, 89. Ich habe vorletztes Jahr mit Binia Damczek zusammen eine Vortragsveranstaltung bestritten. Und Binia Damczek hat ein kleines Buch geschrieben, was ich euch allen ans Herz legen möchte. Es heißt Gestern Morgen, glaube ich, im Haupttitel. Und ist der Versuch, die Geschichte des Kommunismus von hinten zu erzählen, also quasi vom Ende. Und sie fängt mit dem Ende an und das Ende ist 1939, der Hitler-Stalin-Pakt. Und bedeutete auch die Auslieferung jüdischer Kommunistinnen und Kommunisten aus der Sowjetunion nach Nazi-Deutschland. Ich habe dann gesagt, wenn man aber den Fokus auf Antisemitismus legt, könnte man vielleicht auch 1937 den Endpunkt setzen. Das war das Jahr, in dem Leo Trotzki einen Text geschrieben hat, Thermidor und Antisemitismus. Und er hat darauf hingewiesen, dass bereits in den ersten großen Schauprozessen gegen Trotzki in Abwesenheit, der war ja im Exil und geflohen und wurde dann erst später von Stalins Schergen ermordet, aber eben auch gegen Sinofjew und Kamenev, Antisemitismus benutzt wurde, um diese Schauprozesse gegen vermeintliche oder tatsächliche Gegner Stalins populär zu machen, wurde Antisemitismus benutzt. Denn Trotzki stammt aus einer jüdischen Familie, Sinofjew stammte aus einer jüdischen Familie und Kamenev stammte aus einer jüdischen Familie und das wurde benutzt durch verschiedenste Anspielungen. Auch da, diesen Text von Trotzki kann ich auch euch nur zur Lektüre empfehlen, den gibt es auch online an verschiedenen Orten und auch der beschreibt schon genau dieses Phänomen subtiler Anspielung. Eine Variante ist zum Beispiel, und die finde ich sehr perfide, aber auch sehr wirkungsmächtig, ist, dass Stalin dann selber sagt, wieso wir bekämpfen die Opposition in diesem Land, also die Trotzkisten, die Sinofjisten und die Kamenisten, die bekämpfen wir ja nicht, weil sie von Juden angeführt werden. Und dann sagt Trotzki, ja, es funktioniert wunderbar. Sofort wird in Erinnerung gerufen, ah, aber es sind die von den Juden angeführten. Ja? Auch so kann man es machen. Und das ist, denke ich, eine der Fragen, um die wir jetzt sehr lange diskutieren müssen. Also wo setzt man das entscheidende Ende? Und kann man nicht sagen, dass es nicht erst 89 die entscheidende Wende war, sondern viel früher. Was außerdem in dieser Phase der Schauprozesse in der zweiten Hälfte der 30er Jahre der Sowjetunion klar war, dass in der Phase dieser Schauprozesse wurden die führenden Vertreterinnen und Vertreter aus dem jüdisch-autonomen Gebiet der Sowjetunion, Birobidschan, nach Moskau beordert, verschwanden in Gefängnissen, die meisten von ihnen wurden ermordet. Damit war also auch eine Option zerstört, nämlich, wieso, es braucht keinen jüdischen Staat im Nahen Osten. Die Juden und Jüdinnen, die Kommunistinnen und Kommunisten sind, sollen einfach in die Sowjetunion kommen. Dort entsteht ja bereits ein eigenes jüdisches nationales Gebiet. Und diese Illusion war in der zweiten Hälfte der 30er Jahre vorbei. So, deswegen, ich reiße das nur kurz an, also das würde nochmal wieder eine eigene Veranstaltung erfordern, aber ich würde sagen, da lagen schon große Probleme zutage. Ich gebe dir recht, dass 89 was verändert hat, das wäre ja auch Quatsch, das zu leugnen, aber ob damit wirklich erst das Ende eingeleitet war, wenn man sich mit der Frage von Antisemitismus oder so beschäftigt, das würde ich bezweifeln. Die Frage wurde nun dahingehend spezifiziert, dass sie auf den Punkt gebracht wurde, dass die Linke doch spätestens 1989 eine große Wende hätte hinlegen müssen, erkennen hätte müssen, dass mit dem Antiimperialismus ohne den Antisemitismus nichts zu holen ist. Also, ja, da das ja ein bisschen ein Fachgespräch zwischen uns beiden ist, muss ich vielleicht nochmal ganz kurz was ergänzen für die für einige, die es vielleicht nicht wissen. Also du hast eben Kunzelmann erwähnt. Kunzelmann war quasi das ein bisschen der Anführer dieser Tupamaros West-Berlin. Kunzelmann hat nicht selber die Bombe in dem jüdischen Gemeindehaus gelegt, sondern ein anderes Mitglied, Albert Fichter, der 2004 oder 2005 gegenüber Wolfgang Kraushaar, der darüber das Buch geschrieben hat, die Bombe im jüdischen Gemeindehaus gestanden hat, eingeräumt hat, ja, ich habe selber die Bombe dort deponiert. Das jetzt kurz zur Ergänzung, wer Kunzelmann ist, weil ich den Namen gar nicht genannt habe. Also unbenommen, ich will nur so auf den einen Punkt antworten. also das 89 im Bruch bedeutet d'accord, aber ich glaube, die entscheidende Wendung liegt dann eher am Umbruch zum 21. Jahrhundert, also mit der Hamas als komischen Kooperationspartner vieler Linker, während man sich einfach mal die Hamas-Charta ansehen muss, um zu wissen, wofür die politisch stehen und dass die sagen, einen Frieden mit Israel kann es nicht geben, einen Frieden kann es nur geben ohne Israel im Nahen Osten, das steht jedenfalls in der Hamas-Charta. Damit sind sehr, sehr viele Sachen gesagt und mit jemandem wie Mahmoud Ahmadinejad tritt auch ein völlig neuer Akteur auf, aber auch der ist erst im 21. Jahrhundert auf den Plan getreten und dass Linke selbst da noch glauben, der würde irgendwie in unserem Sinne handeln, das ist schon wirklich absurd. Also da sind wir uns völlig einig. Nur dazwischen sind ja die 90er Jahre als so eine sehr ambivalente, sagen wir mal ambivalente Situation. Also deswegen, ich würde das nicht einfach von 89 ableiten, sondern da würde ich sagen, da ist der eher entscheidende Bruch die zweite Intifada beispielsweise oder dann eben Iran als neuer Akteur. Vielleicht so vor 5 Jahren ungefähr, ne, ist klar geworden, dass dieser Staat plant, ein Atomprogramm zu entwickeln und dass die offene Vernichtungsdrohung gegenüber Israel auch offen ausgesprochen wird. Thank you. Ihr hört immer noch FSK auf 93,0 MHz. Wir senden den Mitschnitt mittlerweile der Diskussion des Vortrages Allein schon Antisemitismus mit Olaf Kistenmacher und kommen nun innerhalb der Diskussion zu dem Punkt, an dem es um die Freedom-Flotte mit vor allem der Mavi Marmara und den Auseinandersetzungen an Deck, in diesem Fall aus dem Publikum, beschrieben über die Fotos, die in der Hürriyet veröffentlicht wurden, an der man den blutenden israelischen Soldaten sieht und damit die nicht vorhandene Gewaltfreiheit, die nach außen behauptet wurde. Olaf Kistenmacher antwortet folgendermaßen. Das sind Fotos, die könnt ihr auch sofort im Netz finden, also sie sind auf den Seiten der Hürriyet, der türkischen Tageszeitung. Die sind jemandem, der auf den Schiffen war, von der Hürriyet zugespielt worden und die sind, denke ich, mit einem gewissen Stolz veröffentlicht worden, also oder zumindest mit einem gewissen Stolz fotografiert worden, dass man eben gar nicht gewaltfrei auf die Enterung der Mavi Marmara reagiert hat. Also eine der Sachen, die ich den Beteiligten der Linkspartei vorwerfen würde, ist, dass sie bis heute hartnäckig das, was auf diesen Bildern zu sehen ist, leugnen. Es geht aber noch weiter und jetzt können wir mal einen Schritt zurückgehen. Ja, genau. Können das alle lesen? Okay. Also das ist aus diesem Jahr von einer Veranstaltung, die hier in Hamburg stattgefunden hat. Norman Pech hat über seine Mitfahrt auf der Mavi Marmara gesprochen. Ich habe den ganzen Mitschnitt dieser Veranstaltung gehört. Ich war nicht selber auf dieser Veranstaltung dabei. Aus dem Mitschnitt kann ich nicht alles schließen, was auf dieser Veranstaltung passiert ist. Unter anderem finde ich es bei dem Mitschnitt sehr irritierend, dass ständig gelacht wird. Das finde ich insofern irritierend, weil egal erstmal, wie man diese Aktion bewertet, sind 9 Menschen dort ums Leben gekommen, was ich nicht zum Lachen finde. Egal, ob ich das in irgendeinem Sinne für gerechtfertigt halte oder nicht, finde ich den Tod von 9 Menschen nichts Belachenswertes. Aber es war nach dem Mitschnitt jedenfalls eine sehr amüsierte Stimmung. Ich weiß nicht, woran das lag. Und dann gab es Fragen hinterher, natürlich wie nach jeder Vortragsveranstaltung. Und eine der Fragen lautete, wir haben ja seit über einem Jahr vor der somalischen Küste militärische Fahrzeuge, also sprich Fregatten etc., die gegen Pirateneinsatz eingesetzt werden in internationalen Gewässern. Wie du gesagt hast, Norman, wird im Herbst noch ein neuer Konvoi gestartet. Ist es legitim, dass man diesen Konvoi mit der türkischen Marine oder mit anderen Ländern, meinetwegen auch Skandinavien, beschützen kann? Und im Zweifelsfall knallt man diesem faschistischen Regime in Israel ein vor den Latz? Da es da mehrere Fragen nacheinander gab, antwortet Pech dann erstmal auf die anderen Fragen und sagt dann schließlich zum Schluss, und auch da ist zu hören, dass er irgendwie über irgendwas kichern muss, während er das sagt, dann antwortet er, und schließlich der Konvoi und Schutz der Marine, eigentlich ja, das ist eine Idee. Man könnte die Bundesmarine auffordern, den nächsten Konvoi zu begleiten, sicheres Begleit, und dann geht das Ganze weitere im Applaus und auch Gelächter um. Norman Pech ist dafür gefragt worden, ob er das ernst gemeint hat, und er hat dann später gegenüber der Presse gesagt, nein, das wäre natürlich ironisch gemeint. Was ich aber nach dem Mitschnitt relativ sicher behaupten würde, ist, dass der die Frage stellt, das im Ganzen ernst meint. Und ich denke, dass jeder, der sich irgendwie als links versteht, spätestens bei einer Formulierung heutzutage wie faschistischem Regime in Israel sagen muss, stopp, hier ist eine Grenze. Das hat mit linker Position nichts zu tun. Ja, und dass er das nicht macht, sondern diese Stimmung nutzt, das würde ich sagen, ist das mindestens das Versäumnis. Das zweite Versäumnis ist, und auch darüber will er bis heute nicht sprechen und auch die beiden anderen Beteiligten wollen darüber nicht sprechen, ist das, was Petra Pau von der Linkspartei den 3 Beteiligten vorgeworfen hat. Also erstens, sie behaupten, sie wären da gewaltfrei hingefahren. Das stimmt ja wahrscheinlich für die 3 auch, aber sie haben nicht sichergestellt, dass es eine gewaltfreie Aktion bleibt. Bei der Art, wie sonst die Linke Wert darauf legt, dass sie gewaltfrei vorgeht, ist es in dem Fall überraschend, dass sie da die Scheuklappen hat. Zweitens sind Organisationen, die vorher als faschistisch bezeichnet wurden, offiziell beteiligt gewesen bei dieser Fahrt der Mavi Marmara. Auch da müsste die Linke klare Grenzen ziehen. Und drittens weist Petra Pau noch darauf hin, dass wenn man den Gazastreifen derzeit befreien will, man für die Hamas arbeitet. Auch da kann sie nur sagen, wie ist das mit linken Vorstellungen in Einklang zu bringen. Und der vierte Punkt, und da finde ich die Reaktion immer besonders drollig, ist, dass sie zu Recht, denn das kann man messen, nachweisen oder darauf hinweisen kann, zu Recht darauf hinweisen kann, dass zu der Zeit antisemitische Stellungnahmen im Internet also zugenommen haben auf vielen Seiten. Und auch dafür muss eine Linke sich was überlegen. Und da reicht es nicht aus, wie Norman Piech das beispielsweise macht, zu sagen, das wollen wir ja nicht mit unserer Aktion. Also das sind zumindest die Punkte, wo ich sagen würde, jeder innerhalb der Linkspartei müsste die Kritik von Petra Pau sofort unterschreiben können, weil es ist eigentlich, sie spricht eigentlich nur das aus, was Konsens sein sollte in dieser Partei. Daraufhin schloss sich die Frage an, ob es innerhalb der Linken einen Fortschritt zu verzeichnen, zu beobachten gäbe im Umgang mit Antisemitismus. Ehrlich gesagt fürchte ich zurzeit nicht. Also ich ich bin, glaube ich, ein bisschen älter als die meisten jedenfalls von euch. Und ich empfinde die Diskussion innerhalb der Linken in Deutschland in den letzten 10 Jahren beispielsweise in Hamburg, würde ich nicht sagen, dass die Fortschritte machen. Also einzelne Personen machen Fortschritte, aber ich würde nicht sagen, die linke Szene macht einen großen Fortschritt, sondern also wenn man das beispielsweise an den Auseinandersetzungen innerhalb des Freien Senderkombinats bemisst, dann sind die Streits um Antisemitismus mit den Jahren leider dümmer und in dem Fall auch immer gewalttätiger geworden. So, also es hat anscheinend, es gibt etwas sehr Hartnäckiges an diesen Vorstellungen. Und ich glaube, ein Kern dieser Problematik liegt tatsächlich in dieser schlichten Gegenüberstellung von wir und dem Schlechten oder Arbeit und Kapital. Ich glaube, da liegt ein großes Problem nach wie vor, ein großes Gefahrenpotenzial. Aber wenn ich von dem Problem her kommend sagen sollte, wo ich am ehesten eine Chance sehe, eine linke Gesellschaftskritik zu formulieren, die nicht diese Fehler nochmal machen muss, dann würde ich sagen, so etwas wie eine wertkritische Analyse der Gesellschaft hat am ehesten die Möglichkeit, auf solche Personalisierung und Biologisierung zu verzichten. Und da sehe ich die Möglichkeit, dass man von der Theorie her das aushebeln kann. Dann können immer noch diese Stereotype existieren, aber sie können nichts mehr greifen an der Theorie und an der Kritik. Ich meine nicht, dass es manifest antisemitische Positionen in der ganzen Linken gibt zurzeit, sondern was ich meinte ist, wenn du mich danach fragst, ob es eine linke Gesellschaftskritik geben kann, die das wirklich ausschließen kann, dann würde ich sagen, das ist immer noch sehr rar und sehr in den Anfängen. Also wertkritische Ansätze sind ja auch noch lange nicht in der Lage, eine wirklich umfassende Gesellschaftskritik zu formulieren, sondern die sind immer noch in der Diskussion über die Anfänge des ersten Bandes vom Kapital von Marx und wie das genauer zu analysieren ist. Also Ingo Elbe war letzten Dienstag in Hamburg und der hat so erste Ansätze auch zu einer politischen Theorie des Staates gemacht, aber das war auch noch sehr, sehr in den Anfängen. Aber wenn du mich nach einer Gesellschaftskritik fragst, die wirklich sagen kann, wir können das ohne Personalisierung hinkriegen, dann würde ich sagen, die sind dort zu finden. Das nochmal zur Erklärung, was ich meinte. Also warum ich gesagt habe, ich sehe das Problem nach wie vor sehr dringend. Obwohl ich damit nicht sagen will, die Linke besteht aus begeisterten Judenmördern, um jetzt mal diesen Begriff aufzugreifen. das war's mit Allein schon Antisemitismus mit unserem Referenten Olaf Kistenmacher. Für Literaturhinweise, diesen Mitschnitt und auch Mitschnitte von anderen Veranstaltungen besucht unseren Blog unter studentischesmilieu.wordpress.com. Für das nächste Semester haben wir bereits 3 weitere Veranstaltungen in Planung. Die erste wird sich mit Geschlecht und den daraus resultierenden Ausschlüssen explizit auch in Räumen wie zum Beispiel der Teestube beschäftigen. Also kommt alle vorbei, erscheint wieder zahlreich. Wir freuen uns auf rege Diskussionen. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Wie immer könnt ihr dafür entweder unsere Facebook-Seite konsultieren, es auf unserem Blog hinterlassen oder im Zweifel live übermitteln. Die musikalische Untermalung lieferte das Elektro-Dub-Projekt Laboom mit ihrem Album Atariwana. Ja, es hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Allein schon auf FSK 93,0. We'll strike a groove and people get happy and everything, but the sad songs get the reaction.